28. Abgebaggert. Bräunsdorf in Sachsen. Verschwunden 1995. In Schönau, auf halbem Weg zwischen Leipzig und Chemnitz, steht auf einem kleinen Hügel eine alte Windmühle aus dunklem, wettergegerbtem Holz. Sie ist aufgebockt auf einem spitz zulaufenden Podest aus massiven Holzbalken und wirkt wie eine Rakete, kurz vor dem Start. Rund 13 Meter ist die Windmühle hoch, 19 Meter messen die Flügel im Durchmesser. Diese Bockwindmühle ist eines der ganz wenigen Gebäude, die es noch von Bräunsdorf gibt. Ein Taubenhaus steht im Volkskundemuseum Wyra und eine Fachwerkscheune in Schenkenberg bei Delitzsch. Die Glocke der Kirche läutet in Chemnitz-Hartau. Der Rest des Dorfes wurde vom Braunkohletagebau verschluckt. Es lag im mitteldeutschen Braunkohlerevier, am Rande des Tagebaus Schlehenhain. Die letzten der 450 Einwohner verließen es 94. Nach ihnen kamen die Bagger. Vor dem vollständigen Verschwinden waren Bauforscher, Geografinnen, Botaniker und Archäologinnen im Dorf und haben sich die Kirche, sämtliche Höfe, den Friedhof, die Pflanzen angesehen und die reichhaltigen Funde mit historischen Unterlagen abgeglichen. Bräunsdorf ist vermutlich eines der am besten erforschten Dörfer Deutschlands. Es tauchte zum ersten Mal 1267 in einer Verkaufsurkunde auf, ist aber mindestens 130 Jahre älter. Man hat Brunnen gefunden, deren Hölzer im Jahr 1129-30 geschlagen worden waren. Im 12. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung. Das Klima war günstig. Die landwirtschaftlichen Anbaumethoden verbesserten sich. Auch in ehemals unbesiedelten, eher ungünstigeren Lagen entstanden Dörfer, Burgen und Klöster. Eins davon war Bräunsdorf. Die Länge der nie befestigten Dorfstraße und damit die räumliche Größe des Ortes änderte sich über die Jahrhunderte nur wenig. Die größeren Höfe standen im Zentrum des Ortes, dort, wo 1200 die erste Kirche aus Stein gebaut wurde. Das erste Einwohnerverzeichnis von 1421 listet 21 besteuerte Haushalte in Bräunsdorf auf. Etwas mehr als 100 Jahre später, 1548, wurden 37 besessene Mannen im Amts- und Erbbuch verzeichnet. In den folgenden 100 Jahren kam die Pest nach Bräunsdorf. Sie blieb lange. Ganze Höfe starben und das soziale Gefüge des Dorfes bekam Lücken. Diese wurden größer, denn während des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 1648 zogen mordende Truppen durch den Ort. Die Menschen begruben ihre Toten in dieser Zeit ohne Beigaben, nur in einem Tuch. Diese Sitte ändert sich aber im 18. und 19. Jahrhundert. Es stieg das Bedürfnis der Menschen, sich zu präsentieren, bis in den Tod hinein. Leichname wurden deshalb aufgebahrt, oft bekleidet mit festlicher Kleidung und allem erdenklichem Schmuck. So wurden sie anschließend auch begraben. Forschende fanden Knöpfe, Gürtel, Schuhschnallen und Schmuck in den Gräbern, aber auch Keramikgefäße, Tassen und Teller, Münzen oder Glasfläschchen. In den Gräbern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts fanden sich zunehmend persönliche Gegenstände wie bemalte Porzellanpfeifen, Porzellantassen oder eine Bergmannsmütze. Den christlichen Vorstellungen nach hätten die Verstorbenen ohne Beigaben in weißem Tuch bestattet werden müssen. Die Jenseitsvorstellungen der Dorfbevölkerung und ihre gelebte Praxis wichen aber offensichtlich davon ab. 1764 lebten 43 besessene Mannen in Bräunsdorf. Der Ort selbst hatte sich in Form und Größe nicht mehr wesentlich gewandelt. 800 Meter lang, 200 Meter breit, rund 60 Höfe entlang einer einzigen Straße. Diese Höfe haben Forschende untersucht, ihren Aufbau, ihre Fundamente, ihre Umbauten. Sie wurden als drei- oder vier Seitenhöfe errichtet. Wohnstallhäuser, Menschen und Tiere unter einem Dach. Seitengebäude oft mit Werkstätten, manchmal auch Pferdeställen, als rückwärtiger Abschluss eine Scheune. Fast alle Häuser wurden erst im 18. oder 19. Jahrhundert gebaut. Denn zwischen 1775 und 1850 brannte Bräunsdorf oder Teile davon fünfmal ab. 1862 entstand auch eine zweite Bockwindmühle im Dorf. Die erste war bereits 1665 gebaut worden. Im 19. Jahrhundert wurde die Landwirtschaft zunehmend intensiver. Es wurde mehr gedüngt, die Erträge stiegen. Gleichzeitig verlangten Menschen nach mehr Milch. Es standen deshalb auch immer mehr Tiere in den Ställen. Für beides benötigte man auf einem Hof mehr Arbeitskräfte und mehr Raum. In den Ställen zersetzte sich die alte Fachwerkbauweise aus Holz unter den Ausscheidungen der Tiere. Deshalb begann man ab 1830, Ställe aus Stein mit wunderschönen Gewölbedecken zu bauen. Weil man mehr Platz für das Getreide brauchte, wuchsen auch die Scheunen. Mit Ende des 19. Jahrhunderts aber kam die Industrialisierung auch in Bronsdorf an und bald begann das langsame Sterben des Dorfes. 1901 gründeten Investoren aus Leipzig und Berlin die Braunkohlegewerkschaft Bronsdorf. Sie planten, am nordöstlichen Rand des Dorfes ein Bergwerk zu errichten, das unter Tage Kohle fördert. 5 Jahre später begann der Abbau der Flöze, zunächst nur bis 1930. Aber ringsum wurde weiter gebaggert. Schon 1921 hatte man das erste Dorf Mitteldeutschlands verlegt, um an die Kohle darunter zu gelangen. Der Braunkohletagebau spielte in der Wirtschaft der jungen DDR eine zentrale Rolle. Stromgewinnung, Heizen, chemische Industrie. Allerdings sah sich die DDR auch als Arbeiter- und Bauernstaat. Die Landwirtschaft wurde in großem Maße gefördert. In Bronsdorf kam beides zusammen. Zum einen eröffnete man 1949 den Tagebau im nahen Schlehenhain. Das Kohleflöz war groß, reichte bis nach Bronsdorf. 4 Jahre später wurde die erste Kohle abtransportiert und 1956 mussten die 20 Bewohnerinnen und Bewohner von Ramsdorf-Loschützmühle ihr Dorf verlassen. Zum anderen gründete sich 1953 hier die erste landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, kurz LPG. Darin führte man die ruinösen Betriebe der vergangenen Jahre zusammen. 6 bis 8 der Bauern und Bäuerinnen mit großen Betrieben waren republikflüchtig. Ihr Land lag brach. Einige Höfe hatten nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte. Die Söhne waren nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Ehemalige Knechte ebenfalls. Sie wurden in der LPG Florian Geier, benannt nach dem Führer eines Bauernheers im Deutschen Bauernkrieg im 16. Jahrhundert, zu einem Betrieb zusammengeführt. Nachdem man 1959 den LPG-Zwang eingeführt hatte, gründeten sich 2 weitere LPGs. Mit der Kollektivierung entstanden einige wenige, aber sehr große Ackerparzellen. Obwohl es der Zweck der LPGs war, dem Sozialismus zum Sieg zu verhelfen, hielten sich innerhalb der Kollektive einige privatwirtschaftliche Initiativen. Es schlossen sich zum Beispiel all jene Höfe zusammen, die größer als 20 Hektar waren, und all jene, die kleiner waren. Damit wollten die Menschen gewährleisten, dass Saatgut und Tierfutter gerecht unter den einzelnen Höfen innerhalb der LPG verteilt wurden. Während man oben den Boden bearbeitete, baggerte man unten aber weiter. In den 60ern begann man im ganzen mitteldeutschen Braunkohlerevier Menschen umzusiedeln. 13 Orte wurden devastiert, so nannte man das. Darunter das nahegelegene Schlehenhain. 270 Bewohner und Bewohnerinnen mussten 64 und 65 ihre Häuser verlassen. In der folgenden Zeit wurden durchschnittlich 2 bis 4 Orte oder Ortsteile pro Jahr abgebaggert, mit zunehmend mehr Menschen, die dort gelebt hatten. Bronsdorf wurde 1965 zum Bergbauschutzgebiet erklärt. Niemand investierte mehr in den Ort. Gebäude wurden nicht erneuert, Neubauten nicht geplant. Alle wussten, dass Bronsdorf verschwinden würde. Über 15 Jahre lang lebte man mit der Ungewissheit, bis das Dorf 83 endgültig zur Devastierung vorgesehen wurde. Den Familien wurden Ersatzwohnungen in Borna, der 7 Kilometer entfernten Kreisstadt, gebaut. Sie lagen in einem neu errichteten Plattenbau. Damals waren sie das Beste, was der Staat zu bieten hatte, mit Zentralheizung, eigenem Bad und fließend warmem Wasser. Viele alte Wohnungen waren nicht so ausgestattet, auch in den Städten nicht. Dort teilten sich die Menschen Toiletten auf halber Treppe und heizten ihre Wohnungen mit Öfen, die sie mit Kohle fütterten. Als am 18. Januar 86 die letzte Windmühle in Bronsdorf einstürzte, dachte deshalb niemand mehr daran, sie wieder aufzubauen. Das Holz wollte man als Brennholz nutzen. Allerdings gab es einen Wagenbauer in Schönau, der bekannt war für seine Liebe zu größenwahnsinnigen Denkmalprojekten. So kam es, dass Arno Heinicke im Tausch gegen Brennholz Besitzer einer Windmühlenruine wurde. Während er begann, das Holz aufzuarbeiten, verließen die ersten Menschen 87 Bronsdorf. Für ihre Grundstücke erhielten sie 17 ostdeutsche Pfennig pro Quadratmeter. Für 10 Hektar bekamen sie nur 15.000 Ostmark. Zwei Jahre später versammelten sich die Breunsdorfer in der Kirche zum letzten Gottesdienst, bevor man sie entweihte. Ihre Glocken schlagen seitdem in Chemnitz-Hartau. Dann hörte am 3. Oktober 90 die DDR auf zu existieren. Aber Breunsdorf half das nichts. Es sollte noch immer abgerissen werden. Allerdings erhielten die Menschen, die erst jetzt umzogen, eine höhere Entschädigung für ihr Land. 1992 schloss die einzige Gaststätte im alten Breunsdorf. Zwei Jahre später verließen auch die letzten Bewohner das Dorf. Zu dieser Zeit begann Arno Heinicke, die restaurierte alte Windmühle aufzurichten. Er hatte weder Kräne noch andere Maschinen, nur einige tatkräftige Helfer. Sie schütteten einen kleinen Hügel am Rande des ehemaligen Tagebaulochs Borner Ost auf. Am 18. Juni 1995 stand die alte Bockwindmühle endlich. Zwei Monate später, im August 1995, begann der Abriss der Gebäude in Breunsdorf und die wissenschaftliche Untersuchung. Ein Modell des Dorfes und einige Funde der Ausgrabungen kann man heute im Archäologischen Museum der Stadt Chemnitz sehen. Knapp 10 Jahre später hatte der Tagebau den Dorfteich am westlichen Ende erreicht. Breunsdorf war nur einer von 66 Orten, die durch den Braunkohleabbau im Süden von Leipzig verschwanden. 23.000 Menschen mussten umsiedeln. Den allerletzten Ort, Pödelwitz, rettete man im Januar 2021. Da hatten bereits 80% der Bewohnerinnen und Bewohner ihr Dorf verlassen.